Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عفى العهود منعما Wir nehmen mal immer, kann sich das vorstellen. Warum? Weil niemand von uns die Hand abgehackt wurde. Aber das ist das Gesetz so. Was? Was ist das? Wisst ihr, von wo das kommt? Das kommt davon, dass wir in einem nicht-islamischen Staat aufgewachsen sind. Also sehr sanft hier alles. Na, wir sind aufgewachsen, dass wir, oh, das ist so böse, das ist so böse. Die Menschen also werden verblödet. Hand abhacken, einem Dieb, ist brutal. Aber eine Bombe werfen ist nicht brutal. Das ist jetzt zum Beispiel in Libyen. Die bekämpfen jetzt Gaddafi? Nein, sie bekämpfen nicht Gaddafi. Sie haben die ganze Infrastruktur des Landes zerstört. Alles haben sie zerstört. Häuser werden nicht, Krankenhäuser werden bombardiert. Fabriken werden bombardiert. Es ist nicht nur, wir kämpfen gegen Gaddafi und dann gehen wir weg und Gaddafi ist auch weg, ihr dürft machen, was ihr wollt. Nein, sie bombardieren also den Staat, sie zerstören ihn. Infrastruktur, die wichtigsten Sachen in einem Staat werden jetzt bombardiert. Was hat das mit Gaddafi zu tun? Auch damals, als man Irak bombardiert hat, ja, das erste Mal, hat man Saddam bombardiert? Nein, man hat bombardiert den Staat. Ob da Menschen sind, Zivilisten, das ist denen gut. Die Leute werden verblödet. Afghanistan hatte nie eine Infrastruktur, oder nicht? Nie. Aber sie sind trotzdem gekommen und haben den Staat zerlegt, subhanallah, im wahrsten Sinne des Wortes. يا أقرب قريب يا رب الحبيب أجب يا مجيب فرج عن قريب يا أقرب قريب يا رب الحبيب أجب يا مجيب فرج عن قريب مسكينك Dann die zweite Sache. Wenn ihr denkt, der eine Hukme gari hi ahsanu min hukmi, kelladhi yufadil hukme tawagid ala hukmi. Derjenige, der denkt, dass das, wie gesagt, das Urteil oder das Gesetz oder das Richten von jemand anderem besser ist als die Entscheidung und das Gericht des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wie derjenige, der einem Tagut den Vorsprung gibt, und lieber sich bei einem Tagut richten lassen möchte, als bei den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, ist auch ein Kafir, ohne Meinungsverschiedenheiten. Der Hatha, Kafir und Bidijmai, Ehlidin, so einer ist ein Ungläubiger bei allen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheiten. خلي حماك وبلغني رضاك واسعدني بهواك يا أقرب قريب يا أقرب قريب يا رب يا حبيب يا Das ist der Tag, wo Sheikh Rahimah wa Ta'ala sagt, wo man ihr Tachada ana gaila hadmi Nabi sallallahu alaihi wa sallam akmal min hadmi au ana hukmu gailihi ahsanu min hukmi kelladhi yufadil hukmata tawagid ala hukmi. Das haben wir nicht erlebt vor diesem Mal. Also die vierte Tat. Die vierte Tat des Kuppes. Wenn man sie begeht, ist man am Übergehen. Sein Iman ist zerstört und er hat keinen mehr. Und zwar derjenige, der glaubt, dass die Rechtleitung oder der Weg eines anderen ja, besser ist als der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nein. Oder derjenige, der das Gesetz oder das Urteil eines anderen besser oder aufrechter findet als das Urteil und das Gesetz des Propheten alaihi salatu wasalam, wie derjenige, der das Gesetz des Taguts und das Urteil des Taguts besser findet oder möchte als das Urteil und Gesetz des Propheten alaihi salatu wasalam. So einer ist was? Ungläubiger. Ja? Also, hier hat der Scheich also einige Taten des Kufels erwähnt. An erster Stelle, dass du glaubst, dass irgendeine Richtung oder ein Weg besser ist als der Weg des Propheten. Das ist erstens Kufel. Ja? Zweitens, dass du das Gesetz und das Urteil von jemand anderem nimmst oder besser findest. Dass du sagst, zum Beispiel, wie die Munafikin in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als es unter ihnen zu Streit kam, sagt, also ein Munafik hat mit einem Juden gestritten. Und der Jude sagt, gehen wir zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil er wusste, dass der Prophet also gerecht urteilt und richtet. Und der Munafik sagt, gehen wir zu Ka'b ibn Ashraf, zu einem Juden. Er wollte nicht zu Prophet Sallam gehen. Und das gilt für ihn. Wie zum Beispiel jetzt, wenn wir uns streiten und der eine sagt, ich will das Koran und Sunna in diesem Fall richten und der andere sagt, nein, ich will nicht das Koran und Sunna in diesem Fall richten, ich will, dass in diesem Fall jemand anderer das Urteil bringt. Ja? Das ist was? Das ist ein Kufr zweifellos. Zweifellos. Inshallah, werden wir einige, also wir haben oft darüber geredet, ja? Wir haben oft über diese Sachen geredet, inshallah, deswegen werden wir inshallah nicht so viel also Zeit mit dieser Frage lassen. Na, la hawla wa la quwwata illa billah. Die Religion des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt, der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher ist das? Der Islam. Der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der Islam. Wenn jemand einen anderen Weg besser findet als den Weg des Propheten, das bedeutet, er findet eine andere Religion besser als den Islam. Verstehen Sie mich? Also, wenn jemand zum Beispiel jemanden blind folgt, du sagst ihm, der Prophet hat so und so gemacht und er hat das und das befohlen. Er sagt, ich weiß, aber mein Sheikh sagt so und so. Oder bei uns ist das nicht so. Oder bei uns in, was weiß ich, irgendwo in Afrika oder was weiß ich. So, bei uns ist nicht so, bei uns ist anders. Das alles deutet darauf hin, dass er das System oder den Weg von jemand anderem besser findet als den Weg des Propheten. Versteht ihr mich? Wenn er sagt, nein, dieser Weg ist besser als der Weg des Propheten. Wir wissen, dass der Weg des Propheten der Islam ist. Und Allah sagt, inna dina indallahi al-Islam. Die Religion bei Allah ist Islam. Also eine Religion, was man auch wirklich Religion nennen kann. Einen Glauben. Nur Islam kann man einen Glauben nennen. Alle anderen sind keine Glauben. Das ist, kann man Aberglaube nennen. Oder Schwachsinn. Nein. Die Religion bei Allah ist Islam. Und Islam ist der Weg des Propheten. Wer einen Weg, einen anderen Weg will, als den Weg des Propheten, gehört zu dieser Tat, über die wir hier sprechen. Und sagt Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Wer eine andere Religion außer dem Islam will, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ. Sie wird von ihm nicht angenommen. Und wenn du sagst, ich finde, dass ein Weg von jemand anderem besser ist als der Weg des Propheten, oder dass das Urteil oder die Entscheidung besser ist von jemand anderem als die vom Propheten, dann gehörst du was? Zu denen, die eine andere Religion wollen, nicht den Islam. Verstehst du mich? Zum Beispiel, wir sehen heute die Leute, die den Schirk des Hukms begehen. Also der Schirk der Gesetzgebung, sagen wir mal. Sie sagen, wir sind Muslime, wir beten, wir glauben an Allah und hin und her. Wer ist derjenige, der die Gesetze macht? Allah alleine oder ein Mensch? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie werden sagen, die Menschen machen die Gesetze. Dadurch haben sie die Menschen, also die Menschen, die diese Gesetze machen, gleich mit Allah gestellt, der Barakallahu fikum. Und dadurch haben sie diese Art von Kufr begangen. Diese wird von ihm nicht angenommen. Dann die zweite Sache. Man yataqad anna hukma ghayrihi ahsan min hukmi kalladhi yufaddil hukma tawaghit ala hukmi. Derjenige, der denkt, dass das, wie gesagt, das Urteil oder das Gesetz oder das Richten von jemand anderem besser ist als die Entscheidung und das Gericht des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wie derjenige, der einem Tagut den Vorsprung gibt und lieber sich bei einem Tagut richten lassen möchte, als bei dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, ist auch ein Kafir. Ohne Meinungsverschiedenheiten. فهذا كافر بإجماع أهل العلم. So einer ist ein Ungläubiger bei allen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheit. Versteht ihr mich? Was ist Islam? Ist Islam nur beten, fasten und das war's? Nein, Islam ist der Staat, die Staatsordnung. Alles ist Islam. Das Gesetz ist Islam. Nicht, dass man sagt, Islam in die Moschee und draußen regiert der Tagut. Der Tyranne. Nein, Islam regiert in der Moschee und Islam regiert draußen. Wenn du sagst, ich will jemand anderen, dass er mir regiert, nicht Scharia, bist du dadurch ein Kafir geworden und dein Gebet zählt überhaupt nichts mehr. Dein Gebet ist nichts. Wenn du sagst, ich will, dass jemand anderer draußen regiert, ich will nicht, dass Allah draußen regiert und Muhammad a.s. Wenn du sagst, ich will, dass draußen dieses Gesetz regiert oder das Gesetz meines Stammes. Weil bei den Arabern gibt es diese Stammesgesetze, wie ihr wisst. Ja? Die haben ein Stammesgesetz und der Stammesältere richtet unter den Menschen. Wenn die Stammesangehörigen sich streiten, sie gehen nicht zum islamischen Qadi, der nach Koran und Sunna richtet, sondern sie gehen zu ihrem Ältesten, Oberhaupt, der also, wie heißt das, also der Oberhaupt von ihrem Stamm. Ja? Und er sagt, du machst dies, du machst das und küsst euch jetzt und versöhnt euch und das war's. Ja? Und das passiert oft. La haula wa la quwwata illa billah. Es gibt Leute zum Beispiel, sie schlagen sich. Und der eine verletzt den anderen auf eine Art und Weise. Für diese Verletzung gibt es in Scharia eine Strafe, entweder eine Geldstrafe oder eine andere Strafe. Oder eine Vergeltung. Barakallahu fikum. Aywa. Und die sagen, nein, wenn wir zum islamischen Gericht gehen, werden sie diesen Mann entweder auf die gleiche Art und Weise bestrafen. Zum Beispiel hat ihn geschlagen so, dass er ihn einen Arm abgetrennt hat. Ja? Wenn wir jetzt zu einem islamischen Gericht gehen, ja, und der Verletzte will dem anderen nicht verzeihen, sondern er will die Vergeltung, dem anderen wird der Arm abgeschnitten. Fertig. Oder er sagt, ich will nicht, dass der Arm abgeschnitten wird, ich will das Blutgeld, also die Strafe. Also, dass er bezahlt. Bezahlt für die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat. Die sagen, nein, wir gehen nicht zum islamischen Gericht, das ist gefährlich. Wir gehen zu unserem Stammesältesten. Und er sagt, macht was anderes. Er richtet nicht nach Koran, nach Sunna. Die, die das wollen, sind Ungläubige. Und der richtet, ist auch ein Kafir. Zweifellos. La haula wa la quwwata illa billah. Warum? Weil Allah hat diese Gesetze nicht umsonst gemacht. Allah hat nicht diese Gesetze gemacht, dass du sagst, diese Gesetze sind zu streng für unsere Zeit. Einem Dieb wird die Hand abgeschnitten. Ein Sani wird gesteinigt, wenn er verheiratet war. Wenn nicht, dann wird er ausgepeitscht. Das ist Allahs Gesetz bei diesen Menschen. Und wenn er sagt, das ist mir zu streng, ich will diese Strafe oder dieses Gesetz nicht, ich will ein anderes Gesetz, dann ist er dadurch ein Kafir geworden. La haula wa la quwwata illa billah. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie ihr wisst, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah schwört auf sich selber. فَلَا وَرَبِّكَ وَرَبِّ. Wenn du sagst, وَرَبِّ الْكَعْبَ, was bedeutet das? Ich schwöre auf den Herrscher der Kaaba. Wallahi, ich schwöre auf Allah. Wallahi, وَرَبِّ الْكَعْبَ. Ich schwöre auf den Herrscher der Kaaba. Und Allah sagt über sich selber, فَلَا وَرَبِّكَ. Nein, bestimmt nicht. Warabike, Allah schwört auf sich selbst, sagt zu Mohammed, oh Mohammed, ich schwöre auf deinen Herrn. Allah darf das, oder nicht? Ja? Allah darf alles. Allah sagt, Wadduha, ich schwöre auf den Sonnenaufgang. Washemsi, ich schwöre auf die Sonne. Allah sagt das. Walayli, ich schwöre auf die Nacht. Walfajr, ich schwöre auf das Morgenlicht. Sagt Allah. Allah sagt, Fala wa rabbike la yu'minun. Sie glauben nicht, ich schwöre bei deinen Herrn, sie glauben nicht. Allah sagt das. La yu'minun, sie glauben nicht. Hatta yuhakimuke fima shajara baynahum. Bis sie dich, O Mohammed, nicht als ihren Richter in ihren Angelegenheiten nehmen. Sie glauben nicht. Allah sagt dem Propheten, sie glauben nicht, bis sie dich als ihren Richter in ihren Angelegenheiten nicht nehmen. Wenn du sagst, ich glaube an Allah, ich bete, aber ich will nicht, dass Mohammed, also mit seinem Gericht zwischen mir und zwischen einem anderen richtet. Weil wenn wir das tun würden, dann würde ich wahrscheinlich gesteinigt oder irgendwas anderes. Der Grund ist egal. Wenn du sagst, ich will nicht, das ist Kufr. Das war's. Den Grund musst du gar nicht nennen. Verstehst du mich? Der Prophet sagt über seine eigene Tochter. Ja? Walladhi nafsi biyadi. Ich schwöre auf den, in dessen Hand meine Seele ist. Lau Fatimatu bintu Muhammadin saraqat lekata'tu yadaha. Wenn die Fatima, Tochter von Mohammed, er spricht über seine eigene Tochter, Fatima, radiallahu anha, Serekat, wenn sie gestohlen hätte, lekata'tu yadaha, ich würde ihr die Hand abhaken. Das ist das Gesetz. Warum hat Allah, sagt der Prophet, warum hat Allah die früheren Völker zerstört? Weil sie das Gesetz, die Strafen, nur auf den Schwachen ausgeführt haben. Und bei den Großen und Starken haben sie das nicht. In Saudi-Arabien können wir das sehen. Pakistanis werden geschlachtet. Pakistanis werden in Medina geschlachtet. Sie werden aus dem Gefängnis abgeführt und dann wird ihnen der Kopf abgeschnitten mit einem Schwert. Ja? Bei Saudis passiert das fast überhaupt nicht. Außer die Familie des Getöteten ist ein starker Stamm in Saudi-Arabien. Wisst ihr, was passiert ist? Also vor kurzem, ein alter Mann, Saudi, hat mit einem Gewehr geschossen und hat einen anderen getötet. Ja? Der hat gesagt, ich wollte ihn nicht töten. Die sagen, hast du mit ihm, auf ihn, mit dem Gewehr gezielt und hat gedrückt? Er sagt, ja, aber ich wollte ihn nicht töten. Was? Du hast ihn absichtlich. Das ist der absichtliche Mord. Ja? Hättest du auf ihn mit einer Steinschleuder gezielt und ihn getötet, dann wäre das nicht absichtlich. Dafür wirst du nicht getötet. Ja? Weil eine Steinschleuder tötet ja im Grunde nicht, in der Regel nicht. Gell? Aber ein Gewehr oder eine Pistole tötet. Oder zum Beispiel eine Axt. Wenn du mit einer Axt jemanden schlägst und er stirbt und du sagst, ich wollte ihn nicht töten, Pech gehabt. Mit einer Axt tötet man. Hättest du ihn aber mit einem Stock geschlagen und er wäre gestorben, dann wirst du nicht getötet. Auf jeden Fall, dieser alte Mann hat geschossen, hat ihn getötet und hat gesagt, ich wollte nicht, ich wollte auf seine Füße zielen, Bein treffen und so weiter. 20 Jahre war er im Gefängnis. Sie haben immer gehofft, dass die Familie, also die Kinder des Getöteten, dass sie, wenn sie älter werden, dass sie ihn eines Tages verzeihen. 20 Jahre haben sie darauf gewartet. Auf was haben sie? 20 Jahre haben sie gewartet? Warum? Weil er ein Saudi ist. Wäre ein Tschusch, ne? Wallahi, die hätten ihn schon längst erschossen. Ne? Allahu Akbar. Bei Drogen zum Beispiel. Saudis werden ausgepeitscht. Ein bisschen Geldstrafe gibt es auch und sowas. Aber wenn sie einen Jemeniten oder einen Pakistaner erwischen, dass er Drogen verkauft, der wird geköpft. Ohne Wenn und Aber. Verstehst du ja nicht? Das Gesetz richten, also führen wir aus auf den Schwachen, die Ausländer, die Herren. Aber die Saudis nicht. Subhanallah, hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, Allah sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei deinem Herrn, sie glauben nicht. Allah schwört, dass sie nicht glauben. Bis sie dich, O Mohammed, nicht als ihren Richter in ihren Angelegenheiten nehmen. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Und danach, nachdem du das Urteil gefallen hast, oder gefällt hast, wie sagt man das? Gefällt hast, La yajidu fi enfusihim harajan. Nachdem du das Urteil gefällt hast, dass sie in ihren Herzen absolut keine Widersetzung oder Widerstand fühlen. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا bis sie sich nicht komplett ergeben haben. Der Prophet s.a.w. richtet zwischen euch zwei und sagt, dir wird jetzt ein Auge ausgekratzt, weil du ihm das Auge ausgekratzt hast. Und du sagst, ich bin damit zufrieden. Der Prophet hat so gerichtet, alaihi salatu wasalam. Halas. Versteht ihr nicht? In einem islamischen Staat funktioniert das anders. Wenn also der Fall zum Richter kommt, zum islamischen Herrscher, dann wird nach Islam gerichtet. Wenn aber der Fall nicht zum islamischen Herrscher kommt, dann kann man sich vorher richten. Also nicht richten, sondern du kannst vorher jemanden verzeihen. Hat dich geschlagen, hat dir einen Zahn rausgehauen. Und du sagst, ich verzeih dir. Warum? Aus deiner Gnade, weil du weißt, wenn wir zum Richter gehen, entweder wird ein Zahn von ihm rausgehauen, weil er hat dir auch einen Zahn rausgeschlagen, oder er zahlt dir 5 Kamele für einen Zahn. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und du sagst, nein, lieber, ich verzeih dir so, ich will gar nicht, dass der Fall zu einem Richter geht. Das ist was anderes. Aber wenn es zu einem Richter kommt, der Richter ist verpflichtet, mit Allahs Gesetz zu richten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er kann ihm nicht mehr verzeihen, wenn schon zum Richter gekommen ist? Wenn zum Richter gekommen ist, Allah, was? Er kann ihm verzeihen in dem Sinne, dass er sagt, ich kann dir verzeihen. Ich verzeih dir. Das kann er natürlich machen. Es ist zum Richter gekommen und er sagt, ich will nicht, dass ihm der Zahn rausgeschlagen wird. Also kannst du machen. Natürlich kannst du das machen. Und ich will nicht, dass er Strafe bezahlt. Ich will gar nicht. Aber er will überhaupt nicht, dass der Fall zum Richter kommt. Ja. Verstehst du mich? Das ist erlaubt. Und das ist nicht, dass jemand sagt, du willst nicht nach islamischem Gesetz richten. Nein, das stimmt nicht. Sondern er sagt, ich will dir verzeihen, fertig. Wenn wir zum Richter gehen. Islamisches Gesetz erlaubt dir zu verzeihen. Natürlich, zweifellos. Ja. Nein. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt an erster Stelle, أن يحكم أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور. على أساس تلا هي فشتم يوز دي زايا الله بفعلت يا dass der Prophet صلى الله عليه وسلم der Richter in allen deinen Fällen ist. Wir haben jetzt ein Problem unter uns. Wer ist der Richter? Wer ist unser Richter? Der Prophet صلى الله عليه وسلم. Wenn du sagst, ich will das nicht, ich lehne das ab. Schau, wo du bist. Such dich selbst im Koran. Im Koran erwähnt Allah der Barak wa Ta'ala drei Arten von Menschen. Die Muslime und die Ungläubigen und die Munafikin, die Heuchler. Die sind auch Kuffar, aber die sind eine andere Art von Kuffar. Das sind die versteckten Ungläubigen. Also die waren die Gläubigen und die waren Ungläubigen, ohne Wenn und Aber, wie Juden, Christen, Muschrikin und die Feueranbeter zum Beispiel. Und die dritte Art von Menschen sind Munafikin. Schau, wo du bist. Bist du die, also die Mu'minin, oder bist du die, zu denen Allah sagt, la yu'minu, die glauben nicht. Verstehst du nicht? Barakallahu fikum. Allah yajidu fi enfusihim harajan mimma qada bihi. Dass du in deiner Seele nichts, also empfindest, also Negatives empfindest, wegen dem Urteil des Propheten. Der Prophet, das ist das Gesetz des Propheten, und du musst das als richtig akzeptieren. Verstehst du mich? Viele Muslime kommen und sagen, Allah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dass jemand die Hand abgeschnitten wird. Ich kann es auch nicht. Niemand kann sich das vorstellen. Warum? Weil niemand von uns die Hand abgehackt wurde. Aber das ist das Gesetz so. Was willst du jetzt machen? Wisst ihr, von wo das kommt? Das kommt davon, dass wir in einem nicht-islamischen Staat aufgewachsen sind. Alles sehr sanft hier, alles ganz. Na, wir sind aufgewachsen, dass wir, oh, das ist so böse, das ist so böse. Die Menschen also werden verblödet. Hand abhacken, einem Dieb, ist brutal. Aber eine Bombe werfen ist nicht brutal. Das ist, jetzt zum Beispiel in Libyen. Die bekämpfen jetzt Gaddafi. Nein, sie bekämpfen nicht Gaddafi. Sie haben die ganze Infrastruktur des Landes zerstört. Alles haben sie zerstört. Häuser werden nicht, Krankenhäuser werden bombardiert. Fabriken werden bombardiert. Es ist nicht nur, wir kämpfen gegen Gaddafi und dann gehen wir weg und Gaddafi ist auch weg, ihr dürft machen, was ihr wollt. Nein, sie bombardieren also den Staat, sie zerstören ihn. Infrastruktur, die wichtigsten Sachen in einem Staat werden jetzt bombardiert. Was hat das mit Gaddafi zu tun? Auch damals, als man Irak bombardiert hat, das erste Mal, hat man Saddam bombardiert? Nein, man hat bombardiert den Staat. Ob da Menschen sind, Zivilisten, das ist denen wurscht. Die Leute werden verblödet. du findest das, wie sagt man das, Brut, also die bringen dir bei, dass das barbarisch ist, Hand abschneiden einem Dieb. Es ist aber nicht barbarisch, dass du einen ganzen Staat zerstörst. Schauen wir uns jetzt, Afghanistan hatte nie eine Infrastruktur. Afghanistan hatte nie eine Infrastruktur, oder nicht? Nie. Aber sie sind trotzdem gekommen und haben den Staat zerlegt, subhanallah, im wahrsten Sinne des Wortes. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. 132 Jahre regiert, nur 7 Diebstähle, 7 Hände angehabt, sonst nichts. Subhanallah. Ich glaube, das gab insgesamt in der Woche 60 Autos werden gestohlen. Ich habe gehört, in der gesamten Geschichte von Islam, ich glaube, es sind 160 Steinungen oder so, insgesamt 150 Steinungen. In der Zeit des Propheten Salam waren es 3. Nicht 6? So viel ich weiß, 3. 7 Diebstähle ja? Gehabt. Allahu alam. Ich weiß, bei Ma'is radiallahu anhu und bei der Ghamidiyya und bei einem Juden, also zwei, das waren Jude und Juden. Alle haben zugegeben. Ja. Die haben selber immer sind hergekommen. Selber natürlich. Das andere ist fast unmöglich. Na, es ist fast unmöglich, dass vier Leute sehen, was passiert ist. Ja? Die Genitalien, was sie sehen. Genau, der Prophet hat den Stab genommen. Ja? Also, es gibt mehrere Überlieferungen, die sind alle sahih. Der Prophet hat einen Stab genommen und so gemacht. Hast du das gesehen? In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet, hast du gesehen, wie der, also Mikhal, das ist also der Stab, den man, mit dem man also Kajal, also wie der Stab also in dieses Fläschchen reingeht. Habt ihr das gesehen? Vier Leute müssen das gesehen haben, dass das ohne Zweifel, wenn einer unter denen sagt, Allah, vielleicht will eine, alle vier werden gepeitscht. Und sie werden als Lügner bezeichnet. Und ihre Aussage wird nie wieder angenommen. Aussage wird nie wieder angenommen. Aber Aussage wird auch noch von bestimmten Leuten angenommen, oder? Na, von, was heißt da von bestimmten? Von vier Muslimen? Nein, Männer. Auf jeden Fall bei dieser Sache. Nein. Ein Yusallimu Muslimen, Kamilan. Dass sie sich komplett ergeben, also dem Urteil des Propheten alayhi salatu wassalam, la hawla wa la quwwata illa billah. Na. Subhanallah. Dann sagt der Shaykh hier, wa kayfa yarda al-aqil an tajri alayhi ahkam al-makhluqin allati hiya nuhatat al-afkar wa zabalatu adhan badalan min hukmi Allah alladhi anzalahu ala rasulih li yukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Wie kann ein Mann damit zufrieden sein, dass ihm die Geschöpfe richten und dass sie mit ihm regieren, mit ihren, also mit dem Müll ihrer Gehirne? Diese Gesetze, sie ist alles Müll, der aus ihren Köpfen rausgekommen ist. Wir machen das so, wir machen dies, wir machen das. Und dass du das Gesetz von Allah verlässt, dass er über sieben Himmel den Propheten offenbart hat, machst es so. Und du sagst, ich will nicht das Gesetz von Allah. Und zu gleicher Zeit sagst du, ich glaube an Allah. Nein, du glaubst nicht. Allah hat dieses Gesetz dem Propheten offenbart. Und du willst dieses Gesetz nicht, du willst das Gesetz der menschlichen Köpfe. Diese Gesetze wurden so entwickelt, dass sie dich ausbeuten, dass sie das Blut aussaugen. So richtig. Du bist niemals frei. Du kannst nicht frei sein. Du lebst in einer Maschinerie. Sobald du versuchst, da zu entkommen, die schnappen dich. Du kannst nicht entkommen. Aber ein Muslim entkommt jedes Mal, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Weil Allah hat dir das versprochen. Allah hat dir das versprochen. Nur so, nur mit Islam kannst du dich retten. Aus der Sklaverei der Menschen, der Geschöpfe. Und dass du Allah alleine dienst, der Barik wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Subhanallah. Wa kadhalika aydan, fa inna ahkam al-makhluqin مبينة على ظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل. Und wir sehen, dass die Gesetze der Geschöpfe, dass sie klar und deutlich aufgebaut wurden auf was? Auf يعني أكل أموال على ظلم والجور Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit وأكل أموال الناس بالباطل. Und dass sie das also das Vermögen der Menschen, dass sie das Hab und Gut von den Menschen auf eine ungerechte Weise an sich reißen. Das Gesetz, zum Beispiel Wirtschaftsgesetze jetzt in Europa. Ja? Die Zinsen zum Beispiel, die machen dich fertig, die saugen dir das Blut. Oh, oh, oh, die, wenn sie es könnten, würden sie dem, dem Herz ausreißen. Wallahi, das würden sie. Für Geld machen sie alles. La hawla wa la quwwata illa billah. Nehmen wir mal zum Beispiel, verschulde dich 10.000 Euro. Kann es passieren, dass du 10.000 wieder zurückgibst? Niemals. Du zahlst 10.000 und noch was. Ja? Wenn du aber zu spät kommst, dann zahlst du noch was. Wenn es zu spät ist, dann noch was. Und so bis zum geht nicht mehr. Ja? Und diese Schulden, die du zahlst, bei denen wachsen die Zinsen immer mehr. Ja? Und du zahlst dein ganzes Leben lang. Du hast 10.000 dir ausgeborgt, zahlst aber wie viel? Zurück. 20.000 wahrscheinlich. 20.000. Mit welchem Gerecht? Mit welchen ist das gerecht, dass jemand dir 20.000 nimmt? Ja? Dieses jüdische System, was sie entwickelt haben, ist dafür da, dass eine Gruppe, also die Reichen, immer reich bleiben und immer noch reicher werden und dass die Armen und Schwachen immer so sind, wie sie sind. Ja? Diener, der rennt dir nach, bitte dich drum, komm bitte, verlängere mir die Zeit, ich kann nicht zurückzahlen. Ja? Er hat dich versklavt, du bist in seiner Hand. Ja? Bis dir nicht der Faden platzt. Und dann begehst du Amoklauf irgendwo auf der Straße. Tötest deine ganze Familie, ja? Und tötest die Nachbarn und dann landest du in die Klapsmühle. Und dann sich selbst. Und dann sagen sie, er ist verrückt geworden. Ist ja auch kein Wunder. Die Gesellschaft hat ihn verrückt gemacht. Habe ich dich so richtig ausgebeutet? Hast du nicht mehr gepackt? Hast du von Allah und ihm gegeben. Schaut euch Chinesen an. Das Gesetz in China, man darf nur ein Kind haben. Du darfst nur ein Kind haben. Wenn du zwei Kinder bekommst, bist du dran. La haula wa la quwwata illa billah. Was ist das für ein Gesetz? Ja? Im Kommunismus zum Beispiel darf man nicht sein eigenes Vermögen haben. Du darfst nicht zahlen. Du bekommst ein Stipendium vom Staat. Alle bekommen das Gleiche. Ja? Was sind das für Gesetze? La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir hören, inshallah, wie lange haben wir schon geredet? Wir haben gerade begonnen. Wieder? Wir haben gerade begonnen. Halbe Stunde erst. Halbe Stunde erst, da lang. Alle sind schon müde, ich bin auch müde. Halas, inshallah, diese Sache ist klar. Diese Sache ist klar und deutlich. Wer ein anderes Gesetz lieber will, als das Gesetz von Muhammad a.s.w. oder er denkt, der Weg von jemand anderem ist besser als der Weg des Propheten a.s.w. ist kafir. Die Sache ist klar und deutlich. Ja? Du sagst, ich glaube an Muhammad, aber willst Weg von jemand anderem? Bitte, Barakallahu. Auch jetzt, wenn er das nicht weiß. Also, er weiß es nicht einfach. Das hat ihm keiner gesagt. Das ist auch kafir. Nein, inshallah nicht. Aber es kommt darauf an, in welchen Sachen es sich da handelt. Ja, wenn es sich um die Fundamente des Glaubens handelt, ja, dann ist er natürlich nicht entschuldigt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn es sich aber um Sachen handelt, zum Beispiel, er weiß nicht, dass bestimmte Sachen, also Kleinigkeiten, zum Beispiel Sachen, die nur Gelehrte wissen. Ja, es gibt so viele Sachen, von denen die wir nicht wissen. Ich wundere mich wirklich über manche Brüder. Du sagst ihm, einer Liste sagt, hey, den kenne ich ja gar nicht, ich höre ihn zum ersten Mal. Denkst du mir, wie konnte dir denn das jetzt entgehen, du so, mashallah, großer Ali? Sheikh. In Tawhid gibt es keine Entschuldigung. In dem Sinne, dass du irgendeine Eigenschaft Gottes jemand anderen zuschreibst. Oder dass du jemand anderen anbetest. Ja? Oder wa yasa billah, dass du sagst, ein anderer darf Gesetze machen, außer Allah. Diese Sachen sind klar und deutlich im Koran erwähnt. Ja? Verstehst du? Es gilt auch für jemanden, der die Möglichkeit, den Koran schon mal gelesen zu haben, weil ein 15-jähriger Christ, der hier aufwächst, der hat keine Ahnung, was passiert. Aber er ist Christ. Er ist kein Muslim. Das ist schon klar. Aber was? Darüber reden wir. Es gibt zwei Arten, wenn wir von über Entschuldigung reden. Mit Jahl. Er ist entschuldigt wegen seinem Unwissen. Wir reden von zwei Arten der Entschuldigung. Bei der einen Art ist er entschuldigt, wenn es sich um die Strafe handelt. Man darf ihn nicht bestrafen, bis man ihm etwas das nicht beigebracht hat. Aber er ist trotzdem Kafir. Ja? Und bei der anderen Art, man darf ihn nicht als Kafir erklären, bis man ihm das nicht beigebracht hat. Verstehst du mich? Ja? Denn einen, du darfst nicht sagen, er ist Kafir. Er ist ein Muslim, obwohl er diesen Fehler begangen hat. Warum? Er wusste es nicht. Und das sind alle Sachen außer was? Außer die Fundamente des Glaubens. Ja? Tauhid. Zum Beispiel, ja, er sagt, hat Islam angenommen, fastest du im Ramadan? Er sagt, nein. Warum nicht? Er sagt, ist ja nicht Pflicht, warum soll ich fasten? Allah hat dich damit verpflichtet. So einer erklärst du nicht als Kafir, er weiß nicht, dass das Pflicht ist. Oder nicht? Weil er hat am Anfang der Religion, hat die Religion angenommen. Halas? Aber wenn er sagt, zum Beispiel, er kommt, also macht Tawaf um einen Grab, ja? Oder ruft den Grab ist, so einer ist Kafir. Halas? Aber das weiß er nicht. Wie kann er das nicht wissen? La haula wa la quwwata illa billah. Der Tote hört ihn nicht. Der Tote kann ihm nichts. Der Tote kann sich selbst nicht einmal helfen. Wie soll er ihm helfen? An unzähligen Stellen sagt Allah, der Baraka Ta'ala, sie hören euch nicht. Die ihr ruft, hören euch nicht. Ruft diejenigen, die ihr ruft. Na? Dann werden wir sehen, ob sie euch helfen können. Sogar die Muschikin selber wissen, dass nur Allah Hilfe leisten kann. Na? Das ruft sie dann die anderen neben Allah. All das haben sie sich von jemandem aufgeschnappt. Und sie wollen nicht anders sein. Versteht ihr nicht? So sind die heutigen Menschen. Ich will nicht anders sein. Ich will mich nicht von der Gesellschaft, wie sagt man das, Tränen spalten, dass ich jetzt anders bin. Außenseiter. Habibi, in dieser Sache, nur so kannst du dich retten. Dass du sagst, ich bin besser als die anderen. Ich bin besser. Ich als Muslim, ich als Sunni, ich mit Koran und Sunna bin besser als die ganze Menschheit. Einer, der Koran und Sunna praktiziert, ist besser als die ganze Menschheit. Zweifellos. Also besser als alle, die das nicht machen. Halas. Das ist klar und deutlich. Wallahi, ein Mu'min, ein wahrer Mu'min. Ja, zum Beispiel, wer von euch Hajj war, zum Beispiel, du gehst in Medina. Es gibt in der Moschee vom Prophet Salam gelehrte, alte Männer, ja, mit weißen Bart und so. Sein ganzes Leben hat er dem islamischen Wissen also gewidmet und der Dawa. Du kommst hin und fragst ihn, ja, Sheikh, ich habe eine Frage und so. Er sagt, ja, ich weiß es nicht, frage jemand anderen. Er weiß es, Habibi. Nicht nur, dass er es weiß, sondern er ist Experte. Aber wegen seiner Bescheidenheit sagt er, ich weiß nicht. So einer ist besser als ganz Deutschland, als ganz Österreich. Diese eine Person. Zweifellos, wallahi. Ja? Weil er ist ein Diener Allahs, der Barakat. Und die anderen kämpfen alle gegen Allah, der Barakat. Und das versteht der Mensch nicht. Du zählst bei Allah so viel du ihm gehorchst, der Barakat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولُ. Sag ihnen, O Muhammad, sag den Gläubigen, gehorcht Allah und seinen Propheten. فَإِنْ تَوَلَّوْا. Wenn sie sich aber abwenden, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah liebt nicht die Kafirin. Was versteht sie aus dieser Eier? Was versteht man aus dieser Eier? Sag ihnen, قُلْ, gehorcht Allah und seinen Propheten. Wenn sie sich aber abwenden, dann liebt Allah die Ungläubigen nicht. Was versteht man aus dieser Eier? Die ist klar und deutlich, wallahi, in Surah Al-Imran. Klarer geht's nicht. Sei gehorsam Allah und seinen Propheten. Wenn er sich aber abwendet und nicht will, dann soll er wissen, Allah liebt die Kafirin nicht. Wie kannst du ein Mu'min sein? Du willst Allah nicht gehorchen und seinen Propheten, alayhi salatu wasalam. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Du hast es vergessen. Gute Frage. Das ganze Wirtschaftssystem, in Japan erwähnt, basiert auf Riba. Nein. Aber wir konsumieren alle, wir haben alle einen Cent zumindest, ja? Nein. Im Besitz. Nein. Der Prophet Islam sagt, es wird die Zeit kommen, wo sich niemand, also man wird sich nicht von den Zinsen retten kann. Was heißt das? Das würde die Zinsen werden sich ohne unser Wissen, sie werden sich in unser Geld einschleichen. Das heißt, in so einem Fall ist man schuldig, weil jeder in diesem System, der lebt und nicht in einer Höhle, konsumiert irgendwie Riba. Wie gesagt, wenn wir diesen Hadith nehmen, dann handelt es sich um diejenigen, die das nicht absichtlich machen. Es passiert. Aber wenn du absichtlich jetzt, klar und deutlich, du sagst, das ist Zinsen und du weißt, das sind Zinsen, du sagst, ich mache es trotzdem wegen, sonst kann ich mir kein Auto kaufen. Dann gehörst du zu denen. Du nimmst die Zinsen, also bewusst. Ja, klar. Da bist du ein Sündiger. Aber kein Kafir natürlich, aber ein Sündiger. Außer du sagst, es ist halal, dass man Zinsen nimmt. Ja. Es gibt sogenannte Gelehrte in unserer Zeit, die sagen, man darf Kredit mit Zinsen nehmen, wenn es wenig ist. Er hat das Verbotene erlaubt. Und damit ist er Kafir geworden, bei allen Gelehrten. Kufr, klarer Kufr. Aber die Menschen, wisst ihr, was sie wollen? Sie wollen nicht das, was die Gelehrten sagen. Die sowas sagen, sind selbst keine Gelehrten. Ja? Sie passen sich den Menschen an, weil wenn du den Menschen Fetwa gibst, die sie lieben, sie werden dir folgen. Ja? Sie werden dich nach vorne stoßen und sagen, er hat uns gesagt, er. Und nicht nur das. Dieser Mann, er liebt die Dunya so sehr und das Geld, dass er sagt, ja, komm zu mir. Ja? Er würde seine Posten niemals verlassen. La haula wa la quwwata illa billah. Es gibt manche Hodja, die erlauben diese Vorausbauverträge, wo man Zinsen bekommt und nicht nimmt. Das sagen. Zinsen sind haram. Egal ob nehmen oder geben. Egal ob nehmen oder Okay. Kriegt. Auch wenn du es kriegst, du nimmst es nicht. Eine Meinung ist aber schon, oder? Wenn es jetzt wirklich dass man da, dass auf man Konto, das du oben hast und es kommt jetzt zum Beispiel 40 Euro raus im Jahr, dass man Klopapier kaufen kann. Ja, viele Gelehrte sagen aber das. Nicht jetzt extra Geld anlegen, dass du Klopapier kaufen kannst, sondern dass man sich es ist in dem Sinne, in Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yamhaqullahu riba. Allah zerstört den Segen in der Riba. Es gibt keinen Segen in Riba. In Riba gibt es keinen Heil. Kauf dir, du hast jetzt Riba. Kauf dir eine Pistole, damit du wirst dich selbst erschießen. Inshallah. Ja. Mit Zinsen kann man nichts machen. Es nützt absolut nichts. Dass du sagst, Wallahi, wir nehmen eine Moschee auf Zinsen. Machen wir das. Dann werden wir sehen, was mit diesen Muslimen in deiner Moschee passiert. Ja. Gestern zum Beispiel lese ich in den Nachrichten, ja, eine neue Gruppe von den bosnischen Soldaten geht nach Afghanistan zum zweiten Mal in der dänischen Armee und kämpft mit ihnen zusammen. Ja. Gegen wen? Gegen die Taliban. Ja. Wieso denken sie nicht nach? Wie wäre das, wenn die Araber, die in Bosnien waren und gemeinsam mit den Bosnier gegen Serben gekämpft haben. Wie wäre es, wenn die Araber gekommen wären und sich auf die Seite der Serben gestellt hätten und auf die Bosnier zu schießen? Ja? Was würden sie da sagen? Diese Verräter, Ungläubige. Und jetzt kämpfen sie mit dem Mann, ja, gegen Taliban. Ja? Gibt es einen größeren Kufr als den? Nein, Allah. Das ist meistens Islam noch bereit. Das sind denen. Und heute zum Beispiel jetzt die sogenannten islamischen, also Führer und Hodjas und Gelehrte in Bosnien. Keiner ist öffentlich gegangen, um zu sagen, diese Leute, die nach Afghanistan gehen und mit den Kuffar zusammen gegen Muslime kämpfen, sind Ungläubige. Nein, was kann man im Fernsehen hören? Sie verdienen 40.000 Euro in so und so vielen Monaten. In 6 Monaten, glaube ich, verdient man 40.000 Euro. Ja? Das erzählen sie. Warum? Damit sie die Leute motivieren, dass sie gehen. Geld, geh dort. Nein. Allahu Akbar. Aber schau mal, wenn wir zum Beispiel... 20.000 von hier. Ja. Aber schau mal, wenn wir zum Beispiel... Das österreichische Leben ist teurer als das bosnische. Wenn Allah das kleine von ihnen hier geht, dann geht es nicht. Allah, dass keiner von ihnen zurückkommt. Außer ohne... Ohne Kopf. Sag nur, schau, wenn jemand hier Steuern zählt, ja, wenn du Steuern zahlst, jederzeit Steuern zahlst, ja, du weißt nicht genau, wo das Geld hingeht. Es kann locker sein, dass mit dem Geld Krieg geführt wird. Gegen du zahlst nicht Steuern, Bibi. Die Steuern werden dir weggenommen. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt freiwillig Steuern wo ist der Unterschied? Die nehmen es dir weg, das sagen wir nur. Aber es gibt einen Unterschied, das ist klar und deutlich. Freiwillig und mit Zwang. Da gibt es einen Unterschied. Du kannst dir sagen, nein, ich zahle keiner. Und dann gehst du und wanderst in eine Höhle. Ja, du sagst, ich zahle nicht und sie... Du kannst gar nicht sagen, ich zahle nicht. Du kannst das gar nicht. Naja, du kannst schon. Wie? Sag's mir wie. Du machst es einfach nicht und dann gehst du in den Knast. Nein, du gehst nicht in den Knast. Du arbeitest schwarz zum Beispiel. Ja? Ja. Du arbeitest schwarz. Die wissen nicht, wie viel du verdienst. Du steckst dir dein Geld an. Ich zahle niemandem was. Fertig. Ja? Zum Beispiel Mehrwertsteuer. 20% auf alles. Cola kaufst du dir? Ja. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, zu arbeiten, ohne Steuern zu zahlen, dann müsste es Pflicht sein, so einen Job zu suchen. Habibi, ehrlich gesagt, wer es schafft, dass er die Steuern nicht zahlt, dann muss er das machen. Warum sollst du Steuern zahlen? Warum? Also eigentlich ist es Pflicht für jeden, einen Weg zu finden, nicht Steuern zu zahlen. Gefährliche Sache. Das ist Regel Nummer 1 hier. Ich weiß, ja. Als Vergewaltigung oder Natürlich. Man muss es sagen, weil es ist einfach so. Nein, es ist... Habibi, schau, diese Sachen sind klar, allen Muslimen. Ja? Sogar die Kuffar. Nein, schau. Nein, die Kuffar machen das selbst. Schaut euch zum Beispiel die Österreicher. Es gibt einen in der TGM, ich habe euch von denen erzählt, ein Professor in der TGM, also das Technische Gymnasium, im 20. Ja? Er ist extra aus Deutschland gekommen und lebt hier in Österreich. Mit seinem deutschen Reisepass lebt er hier. Warum? Weil es in der österreichischen, im österreichischen Gesetz gibt so viele Lücken, dass du reich werden kannst. Ja? Dass du nicht Steuern zahlst, dass der Finanzamt dir Steuergelder zurückzahlt und er klar, sagt klar und deutlich, sucht diese Löcher, lernst das. Aber ja? Macht euch nicht strafbar, werdet aber reich. Alles. Jeder, der diese Lücken finden kann, recht gehabt. Ihr habt das Gesetz gemacht. Ja? Na, ihr habt das Gesetz gemacht. Ja, schon. Ich meine nicht gegen das Gesetz. Ich bin aufrechter Bürger. Allah muss da. Schaut euch diese ganzen Politiker jetzt, die jetzt dieser Grasser, wirklich krass, kann man schon sagen. Ja. Die haben sich deppert verdient. Warum? Sie haben diese Lücken gefunden und jetzt, man ist denen auf die Schliche gekommen. Aber wenn ihre Politiker das machen, was ist dann mit dem normalen Bürger, der sich, wie sagt man das, versucht auf irgendwelche Art und Weise sich dem, also dem zu entgehen? Aber was ist dann mit dieser Subventionen, diese Sozialhilfe und Gebiets, wie sagt man, Pension, Krankenkassen und sowas? Weil das ist ja, die nehmen ja auch was von diese Steuern und dann finanzieren die auch diese Sachen, oder? Notstandshilfe zum Beispiel oder Sozialhilfe. Oder Sozialbeihilfe, das ist alles vom Staat, was durch die Steuern reinkommt. Warum muss dann? Wie hast du gesagt, heißt das nochmal? Subvention. Förderung. Wenn sie dir etwas geben von sich selber, ja. Dann ist das Hibe. Ist das kein Problem, wenn man dir etwas gibt. Das ist kein Problem. Aber wenn du etwas verlangst, was du nicht verdienst, dann ist das Betrug. Wenn du etwas jetzt verlangst, du sagst, gib's mir, und du betrügst, um etwas zu erreichen, dann ist das nicht erlaubt. Verstehst du mich, Baritemafiku? Dass du etwas verlangst, was dir nicht gehört, aber du sagst, ja, ich gesetze oder soll gesetzt, das und das und das und das. Und die geben ja, dir aber etwas. Dieses Gesetz haben sie ja gemacht, oder? Aiba, wo ist das Problem? Dass sie das Gesetz selber gemacht haben. Ja, das Gesetz haben sie gemacht. Das ist ihr Problem. Die haben auf der anderen Seite auch das Gesetz gemacht, dass man Steuern zahlt. Aber die machen sich selbst blöd und dumm, wallahi. Ja? Sie machen sich selbst Probleme, sie glauben das nicht. Ja? Ein Muslim muss auf jeden Fall diesen Sachen entkommen. Warum? Wenn es geht, natürlich. Alles? Wenn aber sie dir von dir etwas wegnehmen, egal wie groß es ist und egal was sie mit diesem Geld machen, bist du für nichts verantwortlich vor Allah Ta'ala. Sie kommen jetzt, nehmen dir so und so viel von Lohn weg und damit finanzieren sie Kriege gegen Muslime und so weiter und so weiter. Die haben dir das weggenommen. Die haben dir das weggenommen. Also das sind jetzt Fragen, wenn wir in Details gehen würden, würden wir also mehrere Vorträge brauchen, inshallah ta'ala. Wallahi, so wichtig, alles ist im Islam wichtig. Aber diese Sachen sind, wenn wir Tauhid, wie sagt man das? Wenn wir Tauhid und Al-Wala wal-Bara richtig verstehen, werden diese Sachen von selbst kommen. Wenn du weißt, derjenige, der gegen Islam kämpft und Islam bekämpft, bei denen gibt es keinen Vertrag oder Halas, der kämpft gegen Allahs Religion. Halas. Diese Sachen, das ist das Wichtigste, was man verstehen kann. Allahu Ustan, Hasbun Allahu wa ni'mal Wakeel. Du bist eigentlich in diesem Fall selber schuld, dass du das Problem ausgelöst hast. Und was macht man nicht? Du zahlst die Strafe rechtzeitig. Ja? Zum Beispiel 20 Euro, du hast falsch geparkt. 21 Euro. Du wirst die zahlen. Die werden dich zwingen, dass du es zahlst. Ja? Wenn du es nicht zahlst, es wird 45. Wenn du es nicht wieder zahlst, dann wird es 100. Ja? Du hast das dann später ausgelöst. Ja? Es ist wichtig, wenn man dir Zulm macht, ist es nicht so, kein Problem. Ja? Weil all das, jeden diesen Zulm, den man dir begangen hat, also Unrecht, man hat dir Unrecht getan, das wird nicht einfach so weggehen. Bei Allah geht nichts einfach so. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah, der Barakallahu, wird dir das was? Wird dir dann zurückgeben, dein Recht, wo du es am wenigsten erwartest. 20, 21 Euro? Gut, nehmt es. Ich will nicht mit euch jetzt kämpfen. Ich habe ja nicht die Macht zu kämpfen. Alles ist gut. Gib ihm nicht die Chance, dass er dir 45 nimmt. Dann bist du selber schuld. Aber diese 21 Euro, die werden nicht einfach bei Allah so fertig wie bei einem Mentor gehen. Wie Staub zerstören. Nein, da will ich Allah wird dir das zurückbezahlen, inshallah. Ja, aber Trent, wie ist das jetzt, wenn die Summe so hoch ist? Muss man die komplette Summe oder halt die Summe, was man am Anfang hat? Habibi, das ist jetzt was ganz anderes. Ja, wenn du nicht zahlst, sie werden dich einsperren. Ja? Zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel jetzt diese Bankstrafe, andere Strafe zum Beispiel. Ja, er wird das ja nicht annehmen. Er wird sagen, zum Beispiel deine Strafe war 100 Euro, in Kasso ist gekommen, das ist 10.000 geworden. Du sagst, nein, ich zahle die erste Strafe. Er wird nicht damit einverstanden sein. Trotzdem bist du der Auslöser, dass es 10.000 geworden ist. Ja, das ist das soll gar nicht dazu. Nein, ein Muslim muss klug sein. Ja? Ein Muslim muss klug sein. Ich bin ein paar Mal schnell gefahren, ich habe Strafe bekommen. Dann habe ich mir gedacht, schau, eigentlich, lau es fahren. Es ist nicht gut, dass ich so schnell fahre. Ja? Sie nehmen mir das Geld weg. Mit Sulm. Ja? Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Ja? Und warum soll ich denen Geld geben? Damit sie ihre Perversheiten finanzieren von meinem Geld? Ja? Nein, ich lasse es lieber sein. Ich bin jetzt schwach, ich kann mich nicht widersetzen. Ja? Aber dann, wenn ich die Möglichkeit habe, inshallah, also die Gerechtigkeit in Tat umzusetzen, inshallah, ich werde kein Salim sein wie Sie. Weil wenn ich das wäre, dann wäre ich ein Tag gut, wenn ich also bin. Ja? Wenn man die Möglichkeit hat, eine Monatskarte zu besorgen, die aber nichts kostet, aber das, der Preis dafür ist, dass du den Kontrolleur täuschst. Also du lügst ihn an oder du täuschst ihn. Das heißt, die Handlung von dir ist dabei. Ist es dann trotzdem ich erlaubt? Du weißt nicht, was ich dir sagen soll. La haula la haula. Inshallah. Wir reden inshallah das nächste Mal über man habe gerade Schein, mimma ja'a bihi Rasul. Wer irgendwas von dem hasst, womit der Prophet gekommen ist. Egal was. Er hasst irgendwas. Was ist mit ihm? Wer irgendwas vom Islam hasst. Na, Kafir. Zweifellos. Aber inshallah, wir werden inshallah diese Sachen erwähnen. Da natürlich, wieder zu deiner Frage von Mustafa, hat er es gewusst oder hat er es nicht gewusst? Wenn es sich, wie gesagt, um Fundamente handelt, dann ist er nicht entschuldigt. Wenn es hier um andere Sachen handelt, zum Beispiel die, keine Ahnung, also die Haare unter der Achsel entfernen, und er sagt, ich hasse das, ich mache das nicht, das ist sowas. Wie auch immer. Wenn es nicht geht, ist schon auf der Leine. Was anderes auch kein Problem. Entfernen ist das Wichtigste. Aber ist nicht Muss zuvor. Bitte? Es ist nicht Muss. Sunna, nicht nur Sunna, sondern eine Eigenschaft der Fitra. Ja, das ist eine Sache. Bitte? Ja, dass man das entfernt. Von Natur aus, subhanallah. Dass du das entfernt. 40 Tage ist wenig, gell? Oder? Nein. Darf man beim Bart oder so, wenn hier irgendwo ein Haar wächst? Also, manche Gelehrten sagen, der Bart, was ist das Wort Lehya? Bart. Was ist Bart in der arabischen Sprache? Zählt das hier zu Bart? Zählt das hier unten, also der Hals, zählt das zu Bart? Und die anderen sagen, also viele Gelehrte sagen, wie das ist auch üblich, dass man sagt in der arabischen Sprache, was ist der Bart? Und dann erklären sie, Bart ist von diesen Knochen. Das über diesen Knochen hier, das heißt anders, also Koteletten und so weiter. In der arabischen Sprache, das von hier heißt Bart. Zum Beispiel, das hier heißt Bart, das hier heißt Hals. Das hier heißt Wangen. In der arabischen Sprache heißen das diese. Wie heißt das? Wangen. Jogbein. Egal. Halas heißt anders und nicht Bart. Bart ist das da. Ja? Aber auf jeden Fall, wenn wir schauen, ist vom Propheten Sallam nicht zu uns gekommen, dass er irgendwas. Er hat zwei Sachen im Hadith erwähnt. Lasst euch den Bart wachsen und kürzt den Schnauzer. Also den Schnurrbart. Ja? Er hat zwei Sachen hier erwähnt. Zwei Befehle. Wachsen lassen und kürzen. Was muss man wachsen lassen? Den Bart. Was muss man kürzen? Den Schnauzer. Ja? Er hat da nicht jetzt erwähnt. Und die Wangen hier ein bisschen. Oder den Hals unten. Oder dies, oder das. Sondern er hat zwei Sachen im Hadith erwähnt. Das eine tut es dir kürzen und das andere tut es dir wachsen lassen. Wenn du jetzt kommst und schneidest dir den Schnauzer und kürzt dir auch den Bart, du machst nicht mit dem Hadith. Oder du wächst dir den Bart wachsen und du lässt dir auch den Schnurrbart wachsen, du handelst nicht mit dem Hadith. Im Hadith sind zwei präzise Sachen erwähnt worden und du musst auch präzise sein und sich so auswählen, wie der Prophet das sagt. Schnurrbart kürzen, Bart wachsen. Nicht Schnurrbart wachsen und Bart wachsen. Oder Bart schneiden und oder irgendwie anders. Sondern so, wie es im Hadith erwähnt ist, klar und deutlich, der Chef sagt dir, streich die Wand grün an. Du kommst hier grün, dort ein bisschen rot. Und hat sich gesagt, ist er grün und fertig. Wieso experimentiert es jetzt? Ja? Weil wenn ich der Chef wäre, würde ich sagen, ja, bist du blöd oder was? Ich habe dir gesagt, grün. Ja? Er sagt, ja, aber ich dachte, es war schöner. Vielleicht ist es schöner. Ich habe dir aber befohlen, dass du es grün. Ja? Mag sein, dass es schöner ist. Ich habe es so befohlen. Fertig. Klar und deutlich, der Chef wird dich rausschmeißen. Bertra. Etla. Allah ist dein Eiver. Bitte? Ja, gut. Du wolltest was sagen? Ja, na ruhig. Na, das war egal. Keine. Morgen ist Mittagessen, inshallah. Und am Abend zum Maghrib ist in unserer Moschee, unsere zweite Moschee, ist Akika. Ja? Es gibt, glaube ich, drei oder vier Schafe werden geschlachtet. Ich schaue am Abend. Nach Aksham. Namas. Bitte? Ders wird es morgen geben. Ich werde inshallah mein Ders, wenn es sein muss, nach Akika machen. In Zeiten, ja? 12 Uhr. Ja, ja, hier ist um 12. Ah? Der ist mein Ders auf Bosnisch. Also den ich sonntags mache. Dieser Ders ist für mich wichtiger als die Akika, ehrlich gesagt. Wir machen Fatawa alleine in der Stier. Die Fatwa von den Gelehrten von Nejd. Ja. Und ehrlich gesagt würde ich gerne diese Fatawa auch hier mit euch machen. Ein Sheikh, der Sheikh sagt so, der Sheikh sagt so, der Sheikh sagt so. Nur solche Aussagen von den islamischen Gelehrten, der islamischen Geschichte. Weil ja Bibi, dann sagst du, was waren das für die Leute? Ja. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ist aber nicht von Nejd. Die Bücher heißen Fatawa Ibn Nejd von Sheikh Mithat Farraj. Farraj. Ja, ja, Farraj. Und da hat er also diese Fatawa Abdurrahman bin Hassan, Sheikh Mohammed, Abdullah ibn Mohammed, sein Sohn. Ja? Oder. Ist Mohammed bin Abdullah aber von Nejd? Natürlich, von Nejd. Zentralarabien, von Diraiyya. Suleiman ist aus Riyad, aber Riyad zählt zu Nejd. Qasim, also von den heutigen Staaten, also Qasim, eigentlich Bureida und Uneiza und Riyad. Und dann gibt es diese Dörfer wie zum Beispiel Sajid oder wie gesagt Diriyya. Das sind alle Dörfer also im Nejd, also Zentralarabien dort. Aywa? Aywa? Ich frage mich nicht, Sheikh Khalid Rashid. Allah. Khalid Rashid ist ein guter Sheikh von uns in Saudi-Arabien. So jung, er ist 35, so. Nein, schon 40 jetzt. Schon 40. Der Bruder sagt, Hamza sagt, man hat ihn freigelassen. Man hat heute gesagt, das wird von Saudi-Arabien 100 Gelehrte freigelassen. In Kürze. Die haben Angst, gell? Inshallah. Khalid Rashid. Die Gelehrten können sie nicht schmeicheln, dass sie sagen, komm, wir lassen dich frei, aber lass uns in Ruhe. Nein, können sie nicht, dass ist Mohammed Qutb im Gefängnis? Mohammed Qutb ist nicht im Gefängnis. Ist ein alter Mann, wenn er nicht schon gestorben ist, der lebt in Mekka. Ist 100, glaube ich. Ja, er ist schon alt. Damals, als ich war er alt und viele, also manche Studenten sind zu ihm gegangen, haben ihn besucht und so. Ist ein alter Chef. Ja. Na, jemand hat mir gesagt, dass er im Gefängnis ist vor kurzem. Nein, einen Monat so. Nein, glaube ich. Das ist so alt. Saudi so. Nein, er ist so alt wie Gefängnis. Er ist so alt. Aber Tagut, für Tagut ist egal, alt oder nicht. Aber er kann dem Tagut kann er nicht mehr schaden. Er ist Halas. Ja. Er sagt einfach, er geht nicht mehr aus dem Haus raus. Ja? und niemand kommt zu ihm nach Hause. Dort steht ein Auto einfach und fertig. So machen das die österreichischen älteren Schüler, österreichischen älteren Leute. Aber bei den Jugendlichen, die noch Power haben, weißt du, die sperren sie ein. Keiner besucht sie und sie besuchen auch niemanden. Sowieso. Allah muss sagen. Mohammed el-Maqdisi kennst du, gell? Abu Mohammed. Abu Mohammed el-Maqdisi. Abu Mohammed el-Maqdisi. Halbes Leben im Gefängnis. Ja, zum Kommt rein, sie haben es. Wo ist sein Vater? Nein, in Jordanien. Ja. Der hat ein Buch auf Türkisch, Demokratie ist ein Ding. Nein, nicht eins, er hat hunderte von Büchern. Ja, ich meine auf Türkisch. Ja. Auf Türkisch gibt es viele Bücher von ihm. Mhm. Demokratie dient, Milletu Ibrahim. Aber nicht allein, er hat mit dem Sheikh, einem anderen Sheikh geschrieben. Mhm, dann hat er auch viele Bücher. Mhm. Risala Selassinie, also die, wie sagt man 30 auf Türkisch? Otus. Die Otus Risala. Heißt das? Und über Tahzir aber, ja. Tahzir mit Gului für Tekfir. Die 30%. Wie sagt man Tahzir? Warnung. Nein, nicht Tahzir. Warnung. Warnung über das Übertreiben beim Tekfir. So heißt das Buch. Mhm. Ja? Weil da erwähnt also die Murjia, die jeden Kafir als Muslim erklärt haben, und auch die Gulat, die übertreiben im Tekfir und Muslime als Ungläubige erklären ohne Beweise. Ja? Wenn wir Beweis haben von Koran und Sunna, dass dieser Mann das so und so gemacht hat, auf eine Art und Weise, dass er sich nicht entschuldigen kann, dann sagen wir, du machst Taube, Habibi. Ich will dir nicht, ja, wie sagt man das, betrügen, dass ich dir sage, ja, du bist Moslem. Du musst Taube machen, sonst bist du verloren vor Allah. Und das ist nicht jetzt unser, wie sagt man das, nicht Aufgabe, sondern dass wir so, also heiß darauf sind, Leute als Ungläubige zu erklären. Kafir, Kafir, Kafir. Ich habe heute drei Leute als Kafir. Ich habe es drauf. Nein, sondern dass du zu einem Menschen kommst und sagst, Wallahi, das, was du machst, du bist verloren. Mach Tauba. Weil du verlangst mich von ihm Geld. Hasst mich. Trenn dich von mir. Grüße mich nicht. Aber bitte mach Tauba. Das, was du machst, ist Kufr. Salam alaikum. Fertig. Oder Ma'as-Salam. Sonst nichts. Aber das ist, du bist gerne. Ah, ich. Und wenn jemand also sagt, er ist Jahil, das, was er macht, ist Schirk, dadurch wird man Mischrik, aber er ist Jahil. Jahil ist er sowieso. Wenn er zu ihm sagt, er ist Jahil, das bedeutet nicht, dass er über den Takfir macht. Ehrlich gesagt, ich mache das. Wenn ich zum Beispiel sehe, jemand begeht Sachen, die Kufr sind. Und ich weiß, dass er Kafir. Er ist Kafir. Warum? Er hat keine Entschuldigung bei seiner Tat. Er kann das lernen, er konnte es lernen. Nicht nur das, er hat es auch sogar absichtlich gemacht. Obwohl ihn Duat gewarnt haben, macht das nicht. Er hat es trotzdem gemacht. Er ist Kafir, das war's. Aber, wenn es sich um eine Person handelt, die das nicht verstehen will, sage ich, er ist Jahil, Wallah. Er weiß es nicht. Und ich habe da nicht gelogen. Er ist ein Jahil, er weiß es nicht. Dass ich ihm jetzt sage, dass der andere Kafir ist, das ist nicht meine Pflicht in diesem Sinne. Warum? Weil er kennt ihn noch als Muslim. Deswegen sagen wir, bei einem Kafir Asli, ein Ungläubiger, der im Grunde also Ungläubiger ist, wie Jude, Christ oder Medjusi oder so weiter, bei denen gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Und es darf niemals zwischen mir und dir Meinungsverschiedenheiten geben, dass wir sagen, ein Kommunist ist bei dich, dass du sagst, er ist Muslim. Da dürfen wir, Kommunist ist Kafir, dürfen wir niemals streiten. Aber bei einem Murtad, ein Abtrünniger, der einmal Muslim war, da kann es passieren, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Du sagst, er ist Kafir, ich habe ihn gesehen, er hat das gemacht, das gesagt, er ist nicht entschuldigt und so weiter. Ja? Ich kann dir nicht sagen, du darfst das nicht machen. Du hast Beweise dafür, aber du musst wissen, dass Allah dich fragen wird. Wenn du keine Antwort hast, dann hättest du lieber deinen Mund halten sollen. Ja? Aber ich kann ihn nicht als Kafir erklären. Ich sehe ihn, er betet, er macht Islam äußerlich, ja? Und ich kenne ihn so. Das, was er gemacht hat, Kufr oder Aussage, was du sagst, ich höre das zum ersten Mal von dir. Verstehst du mich? Ja? Bei diesen Sachen kann es Meinungsverschiedenheit geben. Aber dass du sagst, dieser Typ, er betet Gräber an, ja? Oder er macht Schirk in Hukm, oder er macht Schirk in anderen Sachen, oder er macht den großen Kufr, oder er unterstützt die Ungläubigen gegen Islam, da dürfen wir keine Meinungsverschiedenheit haben. Da müssen wir ein gemeinsames Wort haben. Er unterstützt Kufr gegen Islam. Kannst du noch sagen, er ist Muslim? Wenn du sagst Muslim, dann bitte ich Allah, dass er morgen auch Kuffar gegen dich unterstützt. Dann werden wir sehen, ob er morgen Muslim ist oder nicht. Ja? Ja, aber du kommst schon dran. Wenn du sagst, es muss nicht. Manche sogenannten Gelehrten, wisst ihr, was sie sagen? Sie sagen, Wallahi, wir finden das falsch, dass bosnische Soldaten nach Afghanistan gehen. Aber wir können nicht sagen, dass das Ungläubige sind. Das sind Muslime für dich. Er sagt zu mir so, Wallahi, er sagt, die sind für mich Muslime. Ich sage, ich bitte Allah, dass du mit ihnen, Yawm al-Qiyamah, zusammenstehst. In jeder Gruppe. Zusammen mit diesen bosnischen Soldaten, die jetzt auf Muslime schießen. Ich bitte Allah, dass du mit ihnen zusammen bist, Yawm al-Qiyamah. Sag Amin! Sag Amin! Brauch sie nicht. Allah. Brauch sie nicht zu sagen Amin. Es gibt ein sehr berühmtes Türkchen in Amerika jetzt. In der Türkei hat 6 Millionen Anhänger. Da kennt jeder Türke. Fethullah Gülen heißt. Oh, der sagt, Juden und Christen kommen in Jena. Weiß Gott, wo er alles bei den Christen. Aber wenn ein Christ, er glaubt, es gibt einen sehr kleinen Prozentsatz, auch heute in der Welt, die, man nennt sie nicht Unitarians, die glauben an einen Gott, sie akzeptieren Jesus als Prophet und Messias und sie versuchen ihr Bestes, das zu tun, was sie wissen, was wichtig ist. Und sagen wir, er hat keine Ahnung, dass Islam überhaupt existiert. Er kennt den Propheten gar nicht. Wenn sie überhaupt über Mohammed a.s.w. nicht gehört haben, weil dann sind sie diese von Surah Al-Baqarah in Ayat 62. Dann sind sie, wie sagt man das? Sie sind nicht wie die anderen Christen, zweifellos. Das meine ich. Zweifellos. Weil der Koran sagt, diese diejenigen, die glauben. Die sind inshallah Ta'ala entschuldigt. Die sind entschuldigt. Aber für uns, nach dem Gesetz allgemein, ist Muslim nur der, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Ja. Aber Allah, der Baraka Ta'ala, wenn sie keinen Schirk begehen haben, Allah wird sie niemals bestrafen. Allah hat ihnen das versprochen. Ja? Aber wenn sie über Muhammad das Leben hören und wissen und ablehnen, dann ist wissen und also nicht annehmen wollen, alayhi salatu wa salam, dann sind sie Ungläubige für uns. Wir nennen sie Kufar. Was sollte da noch? تعبد الصلبان حاربي ضلالا تعبد الصلبان يا جموع الحق ثوري للوغى بركانا